Kein Schafspelz, kein Wolf. Von Julian Mahit Kali. 1. Die Frage. 3, 2, 1. Ich hätte da mal eine Frage. Huhu, hallo. Ich habe gehört, dass der Herr, Schleswig-Holstein. Eine Wahlkampfveranstaltung einer gelben Partei, die sich einen neuen Anstrich in coolem Schwarz-Weiß-Look gegeben hat. Ich habe gehört, dass der Herr, er vertritt einen neuen Klienten. Eine rustikale Restauration, wobei 100-Euro-Scheine von der Decke hängen und langsam aber sicher verbrennen. Kleine Goldstücke, die wie Kaskaden an den eichenvertäfelten Wänden herunterfließen. Wichtig ist hierbei, dass es echtes Geld und Gold ist. Also ich meine einen von denen, die Steuern hinterzogen haben. Nein? Also ich meine die, die zweimal diese eine Steuer da rückerstattet bekommen haben. Ach, Sie wissen schon, was ich meine. Kapitalertragssteuer. Nein? Also ich habe hier Quellen, offizielle Quellen, die mir das ganz klar bestätigen, dass der Herr dort oben, dass dieser Abgeordnete, einen dieser Betrüger, die einfach zweimal vom Staat diese Kapitalertragssteuer, geklaut haben. Nein? Ach so, okay. Also, er vertritt niemanden, der darin verwickelt ist in diese Geschäfte. Aha. Mha, also doch. Komisch. Eben hieß es ja noch, würde der werte Herr mit dem Rauschebart denn zugeben, dass das alles illegale Geschäfte waren? Wie? Dazu kann er sich nicht äußern. Ach, Gesinnungsjustiz. Der Staat hat kein Recht, diesen Mandanten, den er jetzt doch vertritt, zu verfolgen. Komisch. Vor ein paar Monaten klang das alles noch ganz anders. Da hat der werte Herr Parlamentarier noch laut getönt, dass es sich bei der ganzen Sache um den größten Fall von Steuerhinterziehung in der Geschichte der Bundesrepublik handelt. Und ich meine, er müsste es ja wissen, so als Finanzpolitiker und Anwalt für Steuerrecht, oder nicht? Sachlage geändert? Ach so. Nächste Frage. Meine Zeit ist um. Der Weihnachtsmann zieht weiter zum nächsten neoliberalen Kamin, den er stopfen will. Irgendwo an der Ost- oder Westküste von Schleswig-Holstein, mittendrin in der Landschaft lauter weiße Schafe, die blöken, aber von nichts wissen und Gras fressen und scheißen auf die Wiese. Und sind lieb und drollig. Beim Rausgehen sehe ich auf die Speisekarte der Restauration. Lammkotelett mit Kartoffelstampf. Guten Appetit, Herr Weihnachtsmann. Bis bald. 2. Das Sugar Baby. Eine sehr luxuriöse Wohnung im Empire-Stil mit vielen Glaselementen, riesigen Flachbildschirmen und Touchscreens. Ein Entree mit Quecksilberbrunnen und einem 11 Meter hohen Ahornbaum, um den seltene Vögel aus Papua-Neuguinea kreisen. Hunderte huschende Hausangestellte, die heimlich in den Wänden verschwinden, um dann an einer nützlichen Stelle wieder aufzutauchen, zu wischen, zu fegen, zu räumen und zu warten. Im Flur stehen auf beiden Seiten 9 Spielautomaten, Superheldenflipper, Safari-Slot-Machine und Ferrari-Formel-1-Simulator. Ein ständiges Blinken, ein Klicken. Eine automatistische Melodie begrüßt jeden Gast. In der Küche aus italienischem Marmor unübersehbar viele Kaffeemaschinen, die ununterbrochen die schwarze Bohne mahlen und in einem Kaffeefluss auf der riesigen Arbeitstheke münden. Im Wohnzimmer, hinter dem Kanapee, Eine kleine Oase mit Palmen, Klapperschlangen und einem orientalischen Markt. Überall riecht's und duftet's und klingt es nach Urlaub. Schwebende Ohrensessel, persische Teppiche und im Schlafzimmer ein riesiges Himmelbett aus Tausend und einer Nacht. Hab ich mir schon immer gewünscht. So einen, der so stattlich ist. Ich meine, reiche alte Säcke findest du überall. Aber einen, der noch dazu so eine gute Figur in seinem marineblauen Anzug abgibt und die passenden graublauen Augen im Gesicht hat, den findest du nicht alle Tage. In meiner Welt bekommst du Privilegien per Geburt. Manche sind versteckt und müssen erst zutage gefördert werden. Aber wenn du einfach gar keine hast, also so komplett leer geboren wurdest, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als aus dir selbst ein Privileg zu machen, dich selbst zu materialisieren, zum Gegenstand zu manifestieren, objektifizieren und hoffen, dass die Trophäe, die du anbietest zu sein, es auch wert ist, gewonnen oder noch besser erstritten zu werden. Nichts kann dir mehr Wert geben als die Liebe eines weißen Cis-Mannes. Begehren können die dich schnell, so wie die drei Göttinnen mal Paris begehrt haben. Nach dem habe ich übrigens meinen Hund benannt, nicht etwa nach der Stadt oder dem It-Girl. Einen reichen, weißen Cis-Mann dazu zu bringen, dich zu lieben, heißt ihm ein Spiegel, ein ewiger Spiegel zu sein. Du kannst nicht mehr werden als die Flüssigkeit, in der sich sein Spiegelbild offenbart. Nur in das ist er verliebt. Und wehe dir, du hast selbst so viel Wellen oder Tiefgang. Dann könnte er sich ja nicht mehr richtig erkennen. Ich wusste schon immer, dass ich trans bin. Aber ich wusste auch schon immer, dass niemand mich Schauspiel studieren lassen würde und deshalb meine Repräsentation auf der Bühne, natürlich, von einer weißen Cis-Frau übernommen wird, nur damit ich überhaupt erzählbar werde. Und ich wusste auch schon immer, dass ich keinen vernünftigen Mann aufreißen kann als Transfrau. Deshalb habe ich es immer wieder als schwuler Mann versucht. Mit Marius hat es sofort so gut geklappt, weil er mich, das glaube ich zumindest, immer schon als Frau gesehen hat. Hey, Honigbär. Hallo, meine Biene. Na, wie war dein Tag? Ach, mega. Echt mega gut. Mal shoppen, beim Tierarzt, dies, das. Und bei dir? Ach, du weißt ja, die Arbeit. Irgendwo muss das ganze Geld ja herkommen. Marius? Mhm. Soll ich uns ein Bad einlassen? Ja, gerne. Er hat mir alles bezahlt. Jede Operation, jedes einzelne Hormon und diese verdammt guten Stimmtherapeuten. Ich wusste, wie wichtig es war, dass ich überzeugend bin. Also real, real, realness, real, feminine, extravagant, rich, but subtle realness. Ich durfte zu keinem Zeitpunkt, nie, nicht, niemals eine Drag Queen oder eine Tunte oder sowas sein. 3 Monate hatte ich Zeit, Brüste, Hüfte, Gesicht, Adamsapfel und meine Stimme. Habe sogar Kreide gegessen. Das soll helfen. 3 Monate konnte ich an keinem der Events teilnehmen. Im Schlafzimmer versteckt. Marius? Ja? Ist das Wasser warm genug? Ja, perfekt. Willst du ein Schaumbad? Nein. Ich will klares Wasser. Meinen Penis durfte ich mir nicht wegmachen. Ich meine, ich muss ja immer noch ein See sein, in dem Marius sich spiegeln kann. Und nicht ein strömender Fluss. Das ist okay. Ich verfluche es zwar jeden Tag und hoffe, dass er mir abfällt, aber das kann ich in Kauf nehmen. Wenn doch schon Marius mich in Kauf nimmt. Schau mal, Giselle, das Wasser ist so klar, dass man sogar deine Narben in der Spiegelung erkennt. Fast noch klarer als dein schlechtes Gewissen. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Ich hab nur komisch gelacht. Du bist so witzig manchmal. Wie Marius unser Geld verdient, ist mir nicht egal. Aber ich habe nicht das Privileg, mir darüber Gedanken zu machen. Manchmal kommt er weinend von einer Geschäftsreise zurück. Und ich frage dann, was los ist. Und alles, was er sagt, ist, dass er da in etwas reingerutscht ist, dass das alles nicht seine Absicht war. Und wenn ich dann frage, was, dann presst er seinen Zeigefinger gegen meinen Mund, zieht paranoid alle Vorhänge zu, setzt sich manisch-panisch vor seinen Rechner und checkt abwechselnd Mails, guckt Pornos, bei denen Frauen mit Stöckelschuhen Hummer zerquetschen. Marius? Ja, mein Schatz? Ich freue mich schon so, wenn wir morgen nach Sylt fahren. Mhm. Da war ich ja noch nie. Aber da soll es so schön sein und die Luft tut Paris auch sicher gut. Ja, wird sicher toll. Endlich darf ich mal wieder mit auf Geschäftsreise. Ja, klar. Kommst du auch gleich ins Bett? Ich muss noch kurz nachdenken. Viel Spaß mit deiner Reflexion im Badewasser, flüstere ich und klemme meinen Penis zwischen die Beine, als ich am Spiegel vorbeilaufe. 3. Der Plan. Ein Leuchtturm auf Sylt. Das Meer brandet in regelmäßigen Abständen an den Strand. Möwen, Robben, Delfine, Pottwale, Haie und Meerjungfrauen, die machen eine Melodie wie dieses seltsame Ei im 4. Harry Potter Teil, das man nur unter Wasser öffnen kann. Ist es Ihnen etwa nicht gelungen, dieses Geräusch exakt zu rekonstruieren? Das nächste Mal bitte ich um Rücksprache mit mir, dann kann ich vielleicht noch ein paar Leute empfehlen. Wird dann vielleicht ein bisschen teurer, aber das ist sehr wichtig. Mini-Kreuzfahrtschiffe im Hafen mit allerlei Hochzeiten und 100. Geburtstagen drauf und am Ende des Stegs ein edles Segelboot, das ein wenig im Wind quietscht. Hallo. Ja, genau. Ich bin's. Diese total unbekannte geheime Milliardärin, der Schloss Schwanstein gehört. Ja, genau. Die Großenkelin von Eva Brauns Juwelier. Ja, genau. Baronesque von Strolch. Ja, ja, genau diese. Ja, wir hatten ja eine Verabredung heute, oder? Genau, Hafen Westerland. Da liegt eines meiner kleinen Schiffe. Naja, es ist das größte am Ende des Steges. Finden Sie sofort. Wie? Sie fahren Zug. Ach so, Privatjet kaputt. Ja, gut. Ach, das ist auch eh gut für die Umwelt. Super. Ja, ich freue mich auch sehr. Klar, klar. Diskretion ist geboten. Diskret. Diskret. Diskrete Mathematik beschäftigt sich mit den endlichen Zahlen, also dem, was man zählen kann. Deren Kurven verlaufen exponentiell ins Nirgendwo oder aber in den Himmel, kommt immer auf die Perspektive an. Seit den 90ern rauben und plündern die Staatshaushalte. Aus den Kassen, die wir füllen, quillt der Überfluss in ihre protzigen Villen und Yachten und Sugarbabes. Der Weihnachtsmann macht gleich eine Pause. Unverhofft trifft er auf zwei Bekannte auf seinem Wasserschlitten. Mit meinen Augen zoome ich, die auf der Leuchtturmspitze Wache hält, hinunter auf die Entourage. Der werte Herr Nikolaus gibt seiner Frau, die schon auf dem üppigen Boot wartet, einen noch üppigeren Blumenstrauß. Brave Schafe drücken dem weißhaarigen Mann im Vorübergehen die Hand, lassen sich von seinen beseelenden Augen einlüllern und versprechen ihm, demnächst wieder das Kreuzchen an der richtigen Stelle bei ihm zu machen. Zeit verstreicht, Ziffern fallen vom Blatt und ziehen die Sonne stetig herunter. Überpünktlich. Welch ein Anblick! Mit edlen Sonnenbrillen gen Richtung des sie vampirisch anschimmernden faulen Sonnenlichtes schreiten zum Ende des Stegs im Schlepptau ein komisches Püppchen mit pastellisiert rosanem Rattenhund. Spring hinunter, lande sanft, elegant, bombastischer Auftritt der Baronesque. Naja, vielleicht doch besser die Treppen. Handkuss zur Begrüßung, wie es sich für den Adel so gehört. Seht, seht, sehr schick. Ganz so habe ich mir sie vorgestellt, immer wenn wir am Telefon gesprochen oder per E-Mail Korrespondenz gehabt. Auch die Puppe macht mir ihre Aufwartung. Übrigens, meine Lebenspartnerin Giselle. Hallo. Sehr erfreut, ja, wirklich. Ich wollte schon immer mal nach Sylt. Ich mache einen Knicks und komme mir gar nicht albern vor. Wir nähern uns dem Boot. Das Blut im Kopf pumpt sich ins Herz. Pocht im Rhythmus der Wellen. Oh, ist es das da hinten? Oh, wirklich ein Prachtstück. Wie lang gehört es Ihnen? Ach, das. Das ist doch nichts, verglichen mit meinen Yachten im Mittelmeer und Pazifik. Das hier habe ich mal als Werbegeschenk von irgendeiner Reederei bekommen. Wir betreten das Boot. Der Weihnachtsmann ist unter Deck. Kommen Sie, kommen Sie. Keine Scheu. Eine freche, aber ehrliche Möwe kackt auf Giselles Handtasche. Während die beiden mit der Rettung des teuren Leders beschäftigt sind, entferne ich die Seile vom Steg, stoße das Boot mit der bloßen Kraft meiner Stöckelschuhe ab und starte den Motor. Hey, was machen Sie denn da? Sie sind doch... Was? Mein Hund. Stopp! Wir haben meinen Hund an Land vergessen. Wer sind Sie? Marius, was machst du denn hier? Ich bin hier verabredet gewesen mit dieser Frau. Sie sind doch diese Journalistin. Für Sie bin ich Baronesque von Strolch, Multimilliardärin. Für Sie bin ich eine Journalistin, die Sie seit Wochen verfolgt. Ist doch egal. Die Grenzen der Wahrheit wurden schon vor langer Zeit gesprengt. Nicht aber von mir. Nein. Leuten wie Ihnen haben wir zu verdanken, dass alles so postfaktisch ist. Dass wir in einem Moment glauben, Kindergeldbetrug aus Osteuropa wäre unser größtes Problem. Und im nächsten Moment der Meinung sind, wir müssten die Abgaben für unsere Pflegekassen erhöhen. Das verblasst doch alles in Anbetracht dessen, was Sie uns genommen haben. Wer sind Sie denn nun? Sie ist eine Betrügerin. Ich bin eine Person, die Gerechtigkeit herstellen will. Sind Sie nicht von Beruf Anwälte? Sollten Sie nicht auch gerecht sein? Ich verstehe das immer noch nicht. Baronesque, wir wollten doch einen... Einen Cum-Ex-Deal aushandeln, bei dem Sie auf das Geld meines in Deutschland ansässigen Fonds zurückgreifen können. Keine Sorge, ich habe schon genug Beweise. Das hier ist nur mein kleines Finale. Denn gleich fahren wir in den Hafen von Westerland ein, wo hunderte von Reportern warten und auch ein paar Schafe, die ziemlich sauer sind. Das ist doch Gesinnungsjustiz. Nichts, was wir gemacht haben, ist illegal. Lücken wurden ausgenutzt und Moral wurde ausgesetzt. Die Gesetze aber wurden nicht gebrochen. Nun erklären Sie das mal den tobenden Massen von Westerland. Hört ihr nicht, wie die Möwen vor Begeisterung kreischen? Weil sie wissen, dass es heute viele Reste auf dem Platz geben wird. Die Schafe blöken und die Fotoapparate vor lauter Blitzen implodieren. Da, vorne, um die Ecke. Und der ganze Spuk hat ein Ende. Volle Kraft voraus! 3, 2, 1, Eureka! Aber, da ist ja niemand. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch allen Bescheid gegeben. Allen die Dokumente geschickt. Warum ist da niemand? Außer der Polizei. Ich habe die gerufen. Wegen Paris, meinem Hund. Sehr gut, Giselle. Diese Frau stalkt mich. Sie hat mein Boot gekapert. Sie hat uns entführt und unter falschen Vorzeichen hierher gelockt. Nehmen Sie sie fest. Aber, ich bin doch nicht die Kriminelle hier. Lassen Sie mich los. Ich bin es nicht, die Sie wollen. Ich bin Parlamentsangehöriger. Wir sind Anwälte. Ich bin auch Anwältin. Anwältin für die Interessen des Volkes. Eine Anwältin kann nicht gleich Richterin sein. 4. Der investigative Investor. Thank you. funktionstüchtige Holzachterbahn, vorzugsweise die aus dem Hansapark. Schreiende Kinder, denen die Pommes mit Ketchup und Mayo wieder vorne rauskommen. Handys, die aus den Taschen fallen und auf den Köpfen derer landen, die sich nicht getraut hatten. Auf dieser Holzachterbahn steht die sehr luxuriöse Wohnung im Empire-Stil, mit den vielen Glaselementen, den riesigen Flachbildschirmen, den Hausangestellten und dem Quecksilberbrunnen. Dann vom letzten Anstieg ein Rattern, dass man fast meinen könnte, die ganze Konstruktion fällt in sich zusammen. Und dann auf dem Maximum ein lautes Raunen in den Sitzen. Ein Sturz ins Bodenlose. 1990. Prädikatsexamen. Als Menschenrechtsanwalt werde ich die Rechte aller Menschen anwaltieren. Das ist mein Ding. Niemand, keiner, dem nicht von mir durch mich geholfen werden kann. Interessieren sich leider nur sehr wenige Leute für die Rechte der Menschen. Und dann, weil sich aber so wenige dafür interessieren, finde ich trotz Prädikat halt einfach keinen Job. Und ich kriech meinem ehemaligen Prof in Wirtschaftsrecht in den Arsch, also im Sinne von, wir haben manchmal was, das hat jetzt aber nichts mit dem Prädikat zu tun, also echt nicht. Und einmal meint er dann, während sein Speichel von meinem Ohrläppchen, das er mir regelmäßig abkaut im Bett und früher im Hörsaal, Junge, da gibt es einen Riesenskandal. Da gibt es Leute, die machen Aktiengeschäfte. Da geht's nur darum, dass man die Steuer auf die Dividende gleich mehrfach wieder, also, naja, so richtig verstanden habe ich das nicht. Damals war Wirtschaftsrecht ja auch echt nicht mein Spezialgebiet. Und er hat mir dann einen Kontakt vermittelt und meinte, dass ich doch da mal investigativ investieren soll, mich selbst investigieren in diesen dubiosen Handel, bei dem angeblich der Staat und damit ja auch das Staatsvolk bestohlen. Volk, ja, fand ich übrigens schon immer einen schwierig aufgeladenen Begriff, bei dem alle bestohlen und betrogen werden von irgendwelchen Superreichen. Und das war dann mein erster Job. Und ich flieg sofort nach London und finde Koks am Flughafen und Freunde im Pub und Anzugträger am Darkroom und 1, 2, 3 Stufen auf der hegemonialen Männlichkeitsleiter durch Giselle, Ficken oder Blickkontakt oder Gehabe oder Intelligenz oder Charme oder Weißsein oder ja, sowas in der Art. Später bin ich mittendrin. Cum-Ex. Cum-Cum. Ja, so heißen die krummen Dinger. So könnten aber eigentlich auch die Partys in den Kellern genannt werden. Und dann habe ich gelernt, wie es geht. Also du tust so, als würdest du Steuern bezahlen für eine Aktiendividende. Und einmal machst du das vielleicht auch. Vielleicht aber auch sogar keinmal. Und diese Steuer gibt's aus irgendeinem triftigen Grund dann vom Finanzamt zurückerstattet. Ich bin richtig arm geboren. Noch im Osten. Meine Eltern beide Textilfacharbeiter. Nach der Wende hatten die nichts mehr. Und ich hab's geschafft. Prädikatsexamen. Und da denke ich mal, hab ich mir ja so ein kleines Stück vom Kuchen ja auch mal verdient. Ich wollte es dann nach 5 Jahren sagen. Da wollte ich es wirklich sagen. Ich hatte schon die Nummer vom Spiegelredakteur im Wirtschaftsressort erfragt. Naja, ich wollte es publik machen, aber dann hab ich gedacht, wäre es nicht viel gerechter und auch im Sinne der Menschenrechte, wenn ich einfach dafür Sorge trage, dass diese ganzen Bastarde einfach nicht mehr so viel verdienen, indem ich einfach mehr verdiene. Und ich habe echt viel gespendet, muss ich auch mal dazu sagen. Und ich habe auch meinem Freund, also meiner Freundin, viel bezahlt und meinen Eltern. Und ich habe ja auch letztlich dafür gesorgt, dass andere, also zum Beispiel so Leute, die auch Kinder, Soldaten oder Menschenhandel oder sowas betreiben, die haben ja wegen mir jetzt nicht so viel. Und also, wenn man es ganz genau nimmt, dann war das ja auch nicht illegal. Das war ja meine Aufgabe, es immer wieder zu beweisen und zu dokumentieren, dass das nicht illegal ist. Und so langsam, da glaube ich, ach Quatsch, da weiß ich, dass das auch stimmt. Und ich finde, Ich hab mir das verdient. Der kleine Marius aus Brandenburg. Die olle Schwuchtel. Na, die hat's auch zu was gebracht. Das hat niemand sonst geschafft. Niemand. 5. Im Gericht. Orientieren Sie sich bitte an dem Gerichtssaal aus der Sendung Richterin Barbara Salisch. Läuft leider nicht mehr, aber ich habe ein paar VHS-Kassetten, auf die Sie bei Bedarf gerne zugreifen können. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Dass da zwei geisteskranke Betrüger sind, die das Geld selbst betrügen, obwohl das Geld doch selbst nicht betrogen werden kann. Dieser Herr Weihnachtsmann, der Fastminister, der sitzt hinter mir auf der Richterbank und im Parlament. Und der vertritt einerseits diese Betrüger und soll andererseits dafür sorgen, dass das Volk sein rechtmäßiges Recht bekommt. Glauben Sie nicht, da ist ein Interessenkonflikt? Es scheint ja niemand außer Ihnen überhaupt ein Interesse an der ganzen Sache zu haben, oder? Wenn dem so ist, dann soll ich für immer schweigen. Also interessiert sich außer der Angeklagte noch irgendwer für den Betrugsfall, mit dem sie von der Entführung ablenken möchte? Nein? Also dann. Ich denke, Ihr Schweigen wird das schönste Geräusch sein, dass Sie... Was ist das denn? Sie wollten doch schweigen. Was ist das denn, wovor Ihr Angst habt? Nur weil Sie reich sind und mächtig und so aussehen wie die Menschen, die unser Leben bestimmen, tagtäglich, müsst ihr noch lange keinen Respekt vor denen haben. Das sind Schmarotzer, die arbeiten nicht, die stehlen. Oh Mann, warum regt sich denn wirklich niemand außer mir auf? Entschuldigung, betrügen ist auch Arbeit, viel Vorarbeit. Schließlich muss man wissen, wen man betrügt, um wie viel Geld man ihn betrügt, mit welchen Mitteln und mit welchen Komplizen man ihn betrügt und man muss auch wissen, was das letztlich langfristig bringen soll. Wusstet ihr das denn alles immer? Lieb Journalistenkind, du hast geschworen zu schweigen, wenn niemand mit dir die Anklage erhebt. Und deshalb, wenn niemand jetzt noch das Wort erhebt, dann ist diese Verhandlung hier und heute, jetzt, vorbei. Ich will jetzt wirklich nicht den Rahmen und die Mittel dieses theatralen Kontextes überschreiten, den so eine Gerichtsverhandlung darstellt. Aber jetzt nochmal, im Ernst, meine Lieben. Da klauen irgendwelche Superreichen, Banker, Anwälte und Privatiers uns über 50 Milliarden Euro. Und unsere Regierung ist weitgehend still, nach ein paar Tagen geheuchelter Empörung. Und in Landesregierungen sind teilweise Leute, die als Anwalt für eben jene Betrüger arbeiten und nun auch noch öffentlich behaupten, dass dieser ganze Cum-Ex-Betrug eigentlich nicht illegal war. Ja, und niemand spricht darüber, also niemand stimmt nicht. Gibt immer so ein paar Leute wie mich. Ja, sind dann auch manchmal mehr als einer. Und vielleicht gibt es sogar mal einen Artikel. Aber eure Reaktionen, die sind mau. Ihr habt viel mehr Spaß daran, euch über vermeintlichen Betrug aufzuregen. Wenn er von denen kommt, die ihn vielleicht wirklich nötig haben. Ihr tretet auf den Kleinen rum, um euch besser zu fühlen. Da habt ihr das Gefühl, dass man was bewegen, was abschieben oder was wegkürzen kann. Aber warum geht das nicht bei den Banken, bei den Superreichen? Ja, ich weiß, ich klinge jetzt gerade wie die allerletzte naive Kommunistin. Und wahrscheinlich ist das alles komplizierter, als man so denkt. Aber ich glaube ganz fest daran, dass sich da was ändern lässt, wenn wir darauf bestehen. Ich bitte euch, ganz ehrlich und ganz ohne Eigennutz, ruhet nicht eher auf eurer Wiese. ihr Schafe. Bis sie aufhören, ganz dreist und unverhohlen euer kostbares Fell zu stutzen. Wenn das hier schon kein gutes Ende findet, dann wenigstens ein bisschen Katharsis. Nun gut, es reicht dann jetzt auch mit dem Einfall von Realpolitik. Das ist schließlich immer noch ein Gerichtssaal. Hat nun also noch irgendjemand was zu sagen? Mein Hund, den habe ich nicht gefunden. Und so langsam mache ich mir Sorgen. Wenn der Paris nämlich Hunger bekommt, dann kann es schon sein, dass der auch mal ein Schaf reißt. Kein Schafspelz, kein Wolf. Von Julian Mahit Kali. Mit Sven Gai, Lisa Heinrizi, Birgit Häuser und Andreas Jahnke. In einer Inszenierung von Marlin Lampater am Studio Naxos Frankfurt. Eine Uraufführung im Rahmen des What a Mess, It's Cum-Ex Festivals 2019. Ton und Technik Thomas Rombach und André Buscharepp. Funkeinrichtung Arne Köhler. Produktion Hessischer Rundfunk 2020. Redaktion Cordula Huth.